Sektenabspaltungen von der herrschenden Linie gibt es in jeder monotheistischen Religion, im Christentum nicht minder. Aber warum interessiert sich jemand noch immer für die sogenannten Katharer, deren Zeit streng genommen nur 200 Jahre währte und seit gut 700 Jahren vorbei ist? Darauf gibt der 83-jährige französische Journalist und Autor Michel Rocbert eine politische und eine religionsgeschichtliche Antwort. Rocbert war lange Kulturjournalist in Toulouse, wo er den Historiker Jean Duvernoy kennenlernte, über den er zu seinem Lebensthema der Geschichte des Languedoc und besonders der Katharer kam. Sein Buch »Die Geschichte der Katharer, Häresie, Kreuzzug und Inquisition im Languedoc« ist eine Zusammenfassung seines fünfbändigen monumentalen Werks über das Thema, das 1970 begann. Peter Urban-Halle ist unser Kritiker. Zunächst mal die Frage, wer waren die Katharer überhaupt? Ja, Sie sagten 200 Jahre. In der Tat, das sind die Kernzeit der Katharer, die zwischen 1130 und 1330 wirkten, also im Hochmittelalter, dem Moyen-Âge Classique, wie man auf Französisch sagt. Nicht mal die Herkunft des Namens ist so richtig geklärt. Am plausibelsten erscheint doch, dass es aus dem griechischen Katharos kommt, rein, die Reinen also. Übrigens hängt unser deutsches Ketzer, das Wort etymologisch mit den Katharern zusammen. Und das wiederum könnte, so gibt es wirklich auch einige Forscher, mit der Katze zusammenhängen, die ja das Teufelstier par excellence ist. Sie selbst, das ist ganz klar in der Forschung, haben sich sowieso nie so genannt, sondern wenn, dann Boni Homines, die guten Menschen. Wobei der Berliner Historiker Jörg Feuchter, der dieses Buch mit einer Liste der neuesten Forschungsliteratur ergänzt hat, darauf aufmerksam macht, dass es nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie nun moralisch oder religiös gute Menschen waren, sondern das war einfach ein Titel wie Seigneur damals. Die wurden, wie manche andere Ketzer auch, sehr blutig bekämpft. Warum? Also das wichtigste Erkennungsmerkmal philosophischer oder religionsphilosophischer Art ist der Dualismus. Und der besagt nun, dass ein und dieselbe Ursache nicht zwei gegensätzliche Wirkungen hervorbringen kann. Das heißt, Gott kann nicht das Gute und das Böse erschaffen haben. Das war ihre Meinung und ihre Auffassung war auch, dass die sichtbare Welt an sich böse war. Das heißt, sie kann nicht von Gott gemacht worden sein. Es muss ein anderes Schöpfungsprinzip geben. Die Welt und Gottes Reich sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt zwei verschiedene Schöpfer. Und dies widerspricht natürlich elementar den Dogmen der herrschenden Kirche in Rom, die von einem einzigen Schöpfer ausgehen. Oder das Dogma, das davon ausgeht. Aber es gibt auch noch andere wichtige Stützpfeile, zum Beispiel die Rolle Jesu Christi, die von den Katharern in Zweifel gezogen wurden. Ist das so spannend, dass wir uns heute noch damit beschäftigen müssen? Es ist ja in der Tat so, dass es Thema zu sein scheint bei einigen. Ja, es gibt einen politischen Grund, warum wir das immer noch tun, nämlich, dass das Katharertum bzw. Vor allem der unerbittliche Kampf dagegen eine Keimzelle oder eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Entstehung Frankreichs war. Die Hälfte der Grafstadt schafft Toulouse damals kam nach dem ersten Kreuzzug ab 1229 zu Frankreich dann. Und erst 1270 kam das ganze Languedoc dann zu Frankreich und damit wurde das heutige Frankreich eigentlich erst gegründet. Deswegen allein schon großes Interesse. Und zweitens, so sagt zumindest Rocbert, sei das Katharertum keine Sekte gewesen, sondern eine Kirche. Also eine Form des Christentums, das allein hebt es schon raus aus so einer allgemeinen Sektendiskussion. Drittens, in den 68er Jahren war das deswegen auch interessant, weil man es so als eine antitotalitäre Bewegung gesehen hat. Es wurde schwere Kämpfe ausgefochten. Es gab den Albigenserkreuzzug. Wie sah das damals alles aus? Ja, dieser Kreuzzug war sicher einer der grausamsten Teile der ganzen Kampagne gegen die Katharer. Und der Höhepunkt innerhalb des Kreuzzugs noch war gleich am Anfang die Verbrennung von Béziers, die Massakrierung der gesamten Bevölkerung. 20.000 Leute wurden da wirklich abgeschlachtet innerhalb kurzer Zeit als Rache für die Ermordung eines päpstlichen Legaten. Interessanter aber ist der psychische Druck, der ausgeübt wurde auf die sogenannten Heretiker. Der hatte nämlich eine Art Modellcharakter. Rocbert weist darauf hin, dass im Languedoc um 1230 herum die Inquisition entstand, indem man nämlich orthodoxe Mönche als Verfolger eingesetzt hat, die nur dem Papst unterstellt waren, nur ihm verantwortlich waren. Das war, so Rockbeers These, die erste ideologische oder das erste ideologische System der Geschichte überhaupt, dass nämlich eine ganze Bevölkerung kontrolliert wurde durch Ermittlungen, durch Verhöre und so weiter und Geheimdossiers. Mhm. Abschließend gefragt, was zeichnet dieses Buch aus? Was ist besonders an Rockbeers Werk? Na, ich finde, Rockbeer ist ja kein Historiker, sondern Journalist, wie Sie schon sagten. Das ist wohl auch ein Grund, warum er so lebendig und anschaulich schreibt. Und er schreibt, er verfasst eine Ereignisgeschichte, die Abläufe sehr nachvollziehbar macht. Wir sind immer ganz dicht dabei, egal ob es dieses Massaker von Béziers ist oder die Erstürmung von Montségur, einem ganz wichtigen Sitz, dem Sitz und Haupt der Katharer überhaupt, oder ob es um die Hinrichtung der letzten vier Heretiker geht. Man ist immer ganz nah, er nimmt den einzelnen Menschen ernst, das heißt, er gibt ihnen auch ein Schicksal. Das Ganze liest man wie einen großen Roman und deswegen ist er auch ganz populär, im Süden vor allen Dingen. Und das ist vielleicht die letzte Besonderheit. Er ist ein passionierter Regionalist. Er möchte die Heretiker vom Stigma der Häresie befreien, aber um zu den Ereignissen jener Zeit zu kommen, sie erzählt zu bekommen, dafür ist das wirklich ein hervorragendes Buch. Sagt Peter Obernhalle über Michel Rockbeer. Die Geschichte der Katharer, Häresie, Kreuzzug und Inquisition im Languedoc, aus dem Französischen von Ursula Blank-Sangmeister unter Mitarbeit von Erika Ries-Proksch. Im Reclam Verlag erschienen, 533 Seiten, kosten 39,95 Euro. Und all diese Angaben und die Kritik finden Sie bei uns im Internet, deradio.de.